dass er nach Artikel 63 des Grundgesetzes den heute vom Bundestag gewählten Herrn Dr. Kurt Georg Kiesinger zum Bundeskanzler ernannt hat. Herr Bundeskanzler, ich darf Sie bitten, zur Eidesleistung zu mir heranzutreten. Herr Bundeskanzler, nach Artikel 64 des Grundgesetzes leistet der Bundeskanzler bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes festgelegten Eid. Ich überreiche Ihnen hiermit das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und bitte den Eid zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren, verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass der Herr Bundeskanzler den nach der Verfassung vorgeschriebenen Eid vor dem Bundestag geleistet hat. Herr Bundeskanzler, ich spreche Ihnen die Glückwünsche des Hauses für Ihre Amtsführung aus. Stehend spenden nun die Abgeordneten des Deutschen Bundestages dem soeben vereidigten neuen Bundeskanzler ihren Beifall. Denn man hatte sich von den Plätzen erhoben, als die Vereidigungszeremonie begann. Und nun gratuliert Professor Ludwig Erhard seinem Nachfolger. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Und nun, ich gebe bekannt, dass die Mitteilung über die Bildung der Bundesregierung und die Eidesleistung der Bundesminister noch heute vor dem Hause stattfinden soll. Ich unterbreche deshalb die Sitzung bis 16 Uhr und hebe die Präsenzpflicht für morgen Freitag auf. Sitzung ist unterbrochen. Meine Damen und Herren, damit ist die Vereidigung des neuen Bundeskanzlers beendet. Im Augenblick empfängt Kurt Georg Kiesinger die Glückwünsche von Herbert Wehner unmittelbar neben dem Präsidiumstisch. Und ich muss vielleicht noch ergänzen, dass ich eben sagte, stehend empfinge der neue Kanzler den Beifall. Die Mitglieder der SPD-Fraktion hatten freilich, das konnte ich aus meinem Blickwinkel nicht so ohne weiteres sehen, weil man in der Mitte des Hauses stand. Sie hatten nach der Eidesleistung bereits wieder Platz genommen, aber das nur eine kleine Mitteilung am Rande. Jetzt gratuliert Franz Josef Strauß und es hat sich vor dem Präsidiumstisch unterhalb also von Dr. Eugen Gerstenmaier, der jetzt seinen Platz auch verlassen hat, eine Gruppe von etwa 30, 40 Abgeordneten gebildet, die offensichtlich alle dem neuen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger ihre Glückwünsche aussprechen wollen. In der Zwischenzeit ist im Übrigen hier im Bundeshaus in Bonn ja auch bekannt geworden, dass die Koalition in Düsseldorf, also der nordrhein-westfälischen Landesregierung, nicht, wie man sich in den letzten Wochen angewöhnt hatte zu sagen, im Gleichschritt mit Bonn marschieren wird. Ich traf eben noch den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Dr. Franz Meyers, und er sagte mir, die Entscheidung ist gefallen. Es wird in Düsseldorf also eine Koalition aus der SPD und der FDP geben. Dr. Meyers sagte, ich werde jetzt meine politischen Kräfte regenerieren. Und in der Bundeshauptstadt wird die Entwicklung heute so weitergehen, dass nunmehr die Ministerliste dem Bundespräsidenten zur Ernennung der neuen Minister überreicht wird von Kurt Georg Kiesinger und dass man schon heute Nachmittag um 16 Uhr mit der Vereidigung der neuen Minister im Deutschen Bundestag rechnen kann. Das, meine Damen und Herren, war in einer Direktübertragung aus dem Plenarsaal des Bundestages in Bonn der Bericht über die Vereidigung von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Wir melden uns wieder um 16 Uhr mit einem Bericht über die Vereidigung des Bundeskabinetts. Bis dahin übernehmen wir auf diesen Frequenzen die Sendungen des Hauptprogramms.